Ja, danke, Thorsten. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal vielleicht Verständnisfragen zu klären. Also wenn jetzt jemand bestimmte Begriffe oder so nicht verstanden hat, dass wir erstmal darauf kommen, damit wir wirklich alle sozusagen darüber im Bild sind, über was wir sprechen, dass wir dann vielleicht in die politischeren, strittigeren Fragen kommen. Also gibt es Verständnisfragen oder also Faktenfragen sozusagen? Also zu deiner These, ganz am Anfang, dass die Software nicht veraltet und dass sie einen großen Wert darstellt, ne? Da denke ich, da muss man allerdings noch ein paar Anmerkungen machen. Also erstmal ist die Software ja von was abhängig. Ja, wenn ich einem Indianer im Urwald eine Diskette mit Software gebe, dann ist die für den gar nichts wert. Ja? Das heißt, man hat schon die Bedingungen, dass man Hardware braucht, auf der die Software letztendlich läuft. Und auch Software ist von Software wieder abhängig. Das merkt man ja, wenn man irgendwas installieren will. Ne? Man kann halt kein Programm, was Microsoft ist, letztendlich unter Linux installieren, aber vielleicht nicht einen Emulator dafür einfach ist. Ne? Und umgedreht. Ne? Und ich denke auch, dass Software durchaus Alterungsprozessen unterliegen. Also dass man Software, deswegen müssen wir auch immer Updates machen und deswegen gibt es auch immer wieder neue Versionen, dass also schon Software auch altert. Und dass das Software auch einen Wert verliert. Ich meinte, sie verschleißt nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Säge habe, dann verschleißt die irgendwann und ich brauche eine neue. Ja, aber Software funktioniert genauso immer weiter, wenn ich sie jemand anders gebe. Natürlich muss Software ständig gewartet werden, weil unsere Dirbel sich auch ständig ändern. Aber ich denke schon, dass es da eine Abhängigkeit gibt. Ich meine, wenn ich meinen Computer so lasse, wie er ist, kein Betriebssystem-Update mache und die Software läuft und alles läuft, aber irgendwann wird es von den Anforderungen des Menschen letztendlich eingeholt. Und es gibt Software, die besser funktioniert. Ja, klar. Also die auch das ist ein relativer Prozess. Also die Software an sich wird ja nicht schlechter. Es gibt nur andere Software, die besser wird. Genau. In der Zeit. Das ist eine Philosophiefrage. Marx nannte das moralischer Verschleiß. Ja, es gibt einen moralischen Verschleiß. Ja. Und ich denke, heute benutzt fast jeder Software. Ja, so wie du ja sagst, eigentlich fangen sie in der Schule damit schon an. Wo ich studiert habe, da waren wir froh, da haben wir die ersten selbstgebauten Computer in der DDR gehabt, mit denen wir gearbeitet haben. Aber ich denke, es gibt eine Tendenz. Früher musste man sich wirklich mit Software auskennen, um Software zu verwenden. Da wusste eigentlich jeder, was er macht, wenn er einen Computer anschaltet, beziehungsweise wenn er seine Lochkartenstapel abgrabt, dann müsste seine Steuerkarten richtig sein. Ne? Er wusste viel mehr von Software. Und heute gehen viele Menschen mit Software um, ohne den blassen Schimmer davon zu haben, was eigentlich passiert. Ne, es wird eigentlich heute oftmals ein Programm benutzt wie im Fernseher, wird eingeschaltet und dann mache ich irgendwas und ich hoffe eigentlich, es funktioniert auch. Ne, also es gibt eigentlich immer mehr, die auch darüber manipulierbar letztendlich sind, weil sich halt keine Gedanken eigentlich machen, wie die Software funktioniert. Das ist ja so wichtiger, dass es andere Leute gibt, die aufpassen. Ja, deswegen hat ja Microsoft oftmals so eine Marktmacht, ne? Weil viele eigentlich gar nicht wissen wollen, wie die Software funktioniert, ob sie einen Computer, mit dem sie was machen können. Ich hätte mal eine Frage, und zwar würde mich ganz gerne also interessieren, wie die Free Software Foundation die ganze Problematik sieht, wie sich das alles im Moment weiterentwickelt. Also GPL hört sich ja gut an, wenn Software weitergegeben wird, muss Open Source, also muss im Prinzip der Quellcode offengelegt werden. Aber im Moment ist ja so eine Entwicklung in der IT-Wirtschaft, Software as a Service zum Beispiel, wo die Software halt nicht mehr weitergegeben wird, wo eigentlich wieder Firmen wieder anfangen, irgendwelche großen Server aufzusetzen und wieder die Kontrolle zu gewinnen und da sogar GPL-Software einsetzen können, ohne den Source Code dann wieder weiterzugeben, weil sie eigentlich nie die Software haben. Also zuerst einmal, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, beim Open Source, das klingt ja so, als wäre da der Quelltext nur offen. Aber das reicht nicht. Es gibt auch Software, wo der Quelltext offen ist, aber man die Rechte trotzdem nicht hat. Man darf die Software zum Beispiel nicht weitergeben oder man darf sie nicht verbessern und dann weitergeben. Man kann dann zwar reingucken, was macht die Software, aber das nützt einem noch nichts, weil man noch nicht in der Gesellschaft interagieren kann mit der Software. einen Gemeinschaftsprozess verbessern kann. Und dann zu dem neuen Trend, dass Software auf Computern installiert wird, auf riesigen Serverfarmen, die irgendwo fernab von uns sind und trotzdem für uns Dienstleistungen machen, wie zum Beispiel das Google Mail ist dann ein Beispiel. Da hat die freie Softwaregemeinschaft noch nicht eine 100% einheitliche Position. Die Tendenz geht aber dahin, dass man da auch natürlich einen Grad von Kontrolle abgibt. Man gibt seine Daten jemandem anders und lässt den damit irgendwas anstellen und kriegt dann vielleicht das Ergebnis zurück. Im Falle von E-Mail speichert zum Beispiel Google dann all unsere E-Mails. Und das kann natürlich nicht gut sein, weil wir wollen ja unsere Daten selber kontrollieren. Nur wenn wir die Daten bei uns auf dem Computer unter unserer Kontrolle haben, mit Software, die das tut, was sie tun soll, dann sind unsere Daten wirklich sicher und dann ist unsere Privatsphäre sicher. Also von daher wäre das abzulehnen. Es gibt aber bestimmte Möglichkeiten, wie man auch Software as a Service sinnvoll gestalten kann. Also ich glaube, wir steigen jetzt auch schon ein bisschen in die Diskussion ein. Ich würde das sagen, das ist okay, außer wenn es jetzt noch konkrete Rückfragen gibt. So würde ich jetzt einfach sagen. Geht genau zu dem Thema Apache Web Service. Das ist eigentlich das beste Beispiel. Normalerweise hat man einen Provider, der den Web Server uns betreibt und man selber hat seine Seiten da. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein Beispiel dafür. Und das läuft gut und. Aber ich meine jetzt schon konkret Service und dann auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel selber als Entwickler-Community dann irgendwie meine Software halt der Allgemeinheit zur Verfügung stelle und der GPL stelle, aber dann Firmen halt das doch dann wieder weiterverwenden können und im Prinzip die Software also selber damit Geld verdienen können, ohne das wieder der Mannschaft zurückzunehmen. Ja. Also die GPL schützt natürlich die Freiheit nur im Rahmen des Urheberrechts, wenn jemand die Software auch weiter verteilt. Nur dann muss er sich an bestimmte Regeln halten und dann muss er zum Beispiel den Quellcode offenlegen. Wenn jetzt aber die Software gar nicht weiter verteilt wird, sondern auf dem Rechenzentrum läuft und dem Nutzer nur Ausgaben präsentiert, dann greift dieser Schutz. Und dafür gibt es eine Affero-GPL, heißt das. Die sagt, du darfst die Software nur dann benutzen, wenn du Leuten, die über irgendein Interface, über irgendeinen Zugang, das kann ja auch ein Bankautomat oder sonst was sein, wenn du den Nutzer irgendwie mit deiner Software interagieren lässt, dann musst du ihm auch die Software zur Verfügung stellen. Das ist aber ein Spezialfall, der auch noch nicht so häufig benutzt wird. Also gerade im Bereich von Software as a Service gibt es jetzt schon einige Projekte, die das machen, aber es ist noch relativ wenig. Ist dieser Grundunterschied allen Leuten klar? Also, dass Programme, die im Webbrowser laufen, sozusagen nicht bei einem selber auf dem Computer laufen, sondern halt auf einem anderen Computer und dass deswegen die GPL nicht greift? Haben das alle soweit verstanden? Also, dass es nicht nur ein lizenzrechtliches Problem ist, sondern halt, wie gesagt, bei Google Mail ist es halt nicht nur das Problem, dass wir den Quellcode für Google Mail nicht haben, denn selbst wenn wir den Quellcode haben, liegen unsere Daten immer noch bei Google. Also es ist schon eine grundsätzlich andere Frage, obwohl es natürlich trotzdem für die Gemeinschaft vorteilhaft wäre, wenn wir auch den Quellcode zu Google Mail hätten. Und dafür gibt es dann halt die Affero GPL und es gibt jetzt halt Projekte, die das auch benutzen, die das halt auch sozusagen absichern. Ja, da kommen natürlich ein ganz spannendes Problem, ne? Also es gibt ja eben nicht nur bei Google angeblich auch ausgewogene Provider, die halt Software as a Service anbieten. Es gibt ja zum Beispiel bei IBM, das ist ja ein Riesengeschäftsmodell. Und da ist die spannende Frage, auch bei Telefon oder so, da kann ja schon Software drauf sein, die eigentlich Open Source ist, aber eben wenn ich nicht das Werkzeug auch habe, um auf diese Software, die da gerade läuft, zuzugreifen und wenigstens zu sehen, dass es ist, nicht zu reden davon, dass es sie auch ändern kann. Dann hilft es nicht viel, wenn die Software, die genutzt wird, um ein bestimmtes Funktion zu erstellen, eben alle Kriterien von emanzipierter Software erfüllt, sondern dann hilft es nur sehr bedingt. Erstens, weil, wie gesagt, ja diese Bedingungen der Lizenzen und dann greift, wenn ich sie weiterverteile. Und zweitens, weil ich es technisch unmöglich machen kann, dass jemand wirklich sehen kann, was es ist, vom Inneren ganz zu schweigen. Das heißt, ich kann natürlich auch mit der Open Source Software hergehen und da reinprogrammieren, das System die Daten dann doch nochmal irgendwo anders hinschiebt, solange ich nicht sehen kann, was da wirklich passiert. Ist es für mich genau eine Blackbox wie irgendeine proprietäre Software. Das heißt, wenn wir wirklich dahin kommen wollen, dass wir sagen, die Software muss kontrollierbar sein für den Nutzer, dann muss sie auch in ihrem nutzen Zustand Möglichkeiten liegen, anzugucken, was läuft da. Und das ist natürlich insofern spannend, weil man das trotzdem abgrenzen muss davon, es darf dadurch nicht zu Datenmissbrauch kommen. Also ich muss zwar sehen können, was ist der Code, der da gerade läuft, was passiert da im Hintergrund, aber ich darf mithilfe dieses Werkzeugs, was mir das Reingucken in den Code ermöglicht, nicht möglich machen, die Daten zu sehen. Weil sonst habe ich ein echtes Problem. Mal angenommen, so ein typisches Beispiel hier, diese ganzen Collaboration-Plattforms, die es ja gibt, wo ja Unmengen von privaten und nicht nur privaten Daten überlaufen. Da kann es schon sein, dass ich vielleicht annehme, ich hätte den Quellcode davon und ich weiß, wer das macht und kann es sehen, weil ich darf auf gar keinen Fall das Ding ändern. Das wäre eine Katastrophe, wenn mir irgendjemand einfach hergeht und Code hier von irgendeinem Mail oder Facebook oder so knackt und dann was Eigenes macht, auch wenn der jemand anders sehen kann, was der da macht. Ne? Der kann trotzdem genau einfach kurze Zeit immensen Datenraum treiben. Und deswegen muss man das da verhindern oder ein Gremium vorsetzen, was das im Prinzip betreibt. Also im Prinzip muss man auch die Weise, wie die Software genutzt wird, eine ganz starke Einschränkung stellen, wenn sie denn Verkehr von öffentlichen Daten dient. Öffentlich im Sinne von vergleichbar wie was ich in den Post reintue, vergleichbar mit was ich mit jemandem spreche über das Telefon, damit ich erstmal ausgehe, dass es nicht abgehört wird. Oder auch eben Daten, die ich auf dieses System legen muss, weil ich gar keine andere Wahl habe, wenn ich einen Stück Vorgang öffentlich machen will, also Ausweis beantragen und sowas. Da kommen wir ja hin. Ich habe jetzt nicht verstanden, dass du im Prinzip forderst, dass das Daten, also das Programme, die öffentlichen Daten umgehen, den Quelltext öffnen müssen, sodass irgendjemand da reingucken kann oder dass wir alle öffnen können. Also das Problem ist, wenn ich weiterentwickle, was gerade ist, ne, was wir gerade angesprochen hatten, das Thema, ich benutze Software, die unter einer GBL steht, um eine Plattform zu machen wie normalen Facebook oder was. Dann habe ich erstens überhaupt keine Hoheit darüber, was der mit der Software anstellt. Und zweitens ist das, was die Software eigentlich ausmacht, nämlich, dass jeder frei ist, sie zu studieren. Das geht dann nicht mehr. Ich kann sie auch nicht mehr verändern. Ich kann nur die Basis, also, die er benutzt hat, studieren. Aber das, was damit gemacht wird, ist ja eben, weil es nicht mehr jeder auf seinem Rechner hat, von einer dermaßenen Bedeutung als Infrastruktur. Dass ich eigentlich fordern muss, dass man auch dort sehen kann, welcher Code läuft dort ab, ohne die Möglichkeit, ihn zu ändern, ohne die Möglichkeit, die Daten zu sehen. Ja, also, aber ich weiß nicht, also, ich nehme mal das Beispiel Google Mail. Ich finde es auch sehr interessant, deren Quellcode einsehen zu können. Natürlich will ich auch nicht, dass es, also irgendwie zu einem, dass jeder in diesem Code rumschreiben kann und damit das Produkt Google Mail verändert. Aber das eigentliche Problem ist doch, dass es eben einfach eine Dienstleistung ist, deren allgemeinen Geschäftsbedingungen ich akzeptiere, sobald ich mich da also einschreibe. Und insofern frage ich mich, also, ob das eine realistische Forderung ist, da zu sagen, also wenn ihr hier diesen Service anbietet, dann müsst ihr mir auch den Quellcode zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt gerade schon zwei Ebenen adressiert, oder zwei Problematiken. Einmal die Sache halt, dass es Services gibt, wo ich wirklich nur noch mit dem In- und Output konfrontiert werde und bisher keine Möglichkeit habe, darauf einzuwirken. Und was du zuerst gesagt hast, dass selbst wenn ich den Quellcode habe und dann was auf meinem Gerät möglicherweise läuft, ich nicht mal sicher bin, dass die kompilierte Version, weil der Quellcode läuft ja nicht direkt, die ist, die diesem Quellcode auch entspricht. Eine Möglichkeit, es sicherzustellen, wäre ja, den Quellcode zu nehmen, mal selber zu kompilieren, dann auf mein Gerät zu spielen und dann zu gucken, sieht es dann auch genauso aus, beziehungsweise dann weiß ich das ja. Und ein interessanter, problematischer Trend ist ja, dass genau das ja bei Geräten, die die auch damit werben, im Grunde halt frei programmierbar zu sein, also die neueste Generation von Telefonen zum Beispiel, durch technische Hardware, technische Maßnahmen verhindert wird. Also das ist zum Beispiel eine Signatur von einem Hersteller auf einer kompilierten Version, in die ich nicht mehr reingucken kann, braucht, um das auf dem Gerät überhaupt zu aktivieren. Und gibt es da schon gerade eine strukturierte Gegenmaßnahme zu sagen, das kannst du mit meiner Software nicht machen? Ist das in der GPL-3 schon drin? Ja, also das war eine wesentliche Änderung in der GPL-3. Das Problem, was du angesprochen hast, nannte man TiVoization in Nordamerika, weil das war so eine Art Videorekorder-Computer, der Sendungen aufzeichnen konnte und auch Werbung rausschneiden und so. Und der hat Linux benutzt, aber hat die Binärdateien signiert, und wenn man die austauschen wollte, dann hat das Gerät einfach nicht mehr funktioniert. Und in der GPL-3 ist jetzt eine Änderung drin, die sagt, okay, wenn du meine Software verteilst an Leute, dann musst du, und irgendwie sicherstellst, dass die nicht austauschbar ist, dann musst du ihnen aber die Mittel in die Hand geben, dass sie die auch austauschen können. Im Falle von der Signatur einfach einen Schlüssel, damit du deine eigenen Signaturen machen kannst. Das gilt auch für andere Geräte wie Handys oder ein Computer oder sowas. Also ich denke, das ist nochmal wichtig zu sagen, die GPL, die besagt halt, dass man auch über ihre Existenz informieren muss. Also wenn ihr ein Telefon kauft, wo Software drauf ist, freie Software, dann muss der Hersteller euch darüber informieren, dass da freie Software drauf ist, an der ihr Freiheit habt, sodass ihr diese Software austauschen könnt. Um auf die Frage einzugehen, was macht man denn, da sind ja Sachen drin und da weiß man gar nicht drüber und die kann man gar nicht austauschen. Also man muss die technischen Möglichkeiten haben, die auszutauschen. Und sobald es irgendeine Art von nennenswertem Produkt in der Masse auf dem Markt gibt, auf dem Software austauschbar ist, wird es auch Leute geben, die diese Software austauschen. Und dann gibt es auch Leute, die den Quellcode selber übersetzen und die überprüfen, ob das Programm, was dabei rauskommt, identisch ist mit dem, was drauf ist. Und wenn es nicht der Fall ist, dann wird der Hersteller halt verklagt, das würdest du den kompletten Quellcode rausrücken. Und da hat man schon wesentlich mehr Möglichkeiten, obwohl man trotzdem halt ganz klar in der Diskussion unterscheiden muss, Software, die auf eigener Hardware läuft, also auf einem Telefon, was mir gehört, auf einem Computer, der mir gehört, oder halt Software, die auf einem Server von Google läuft, mit der ich dann interagiere. Das sind zwei Paar Schuhe, die muss man auch getrennt betrachten, weil da ganz, ganz andere Regeln für gelten. Und das sollte man nicht vermischen. Dazu eine Nachfrage. Das hieß ja, dass ich als Hersteller von Geräten, die zum Beispiel Freie Software nutzt, dann nach so einer Lizenz dann quasi auch die technische Möglichkeit des Zugangs gewährt muss, sprich irgendeine Schnittstelle, die. Also nicht, dass ich jetzt zum Beispiel als Kunde dann noch ein 2,5 Euro teures Adapterkabel kaufen muss, um das umzusetzen. Oder? Also wäre das die Konsequenz aus so einer Lizenz, dass man sagt, jetzt zum Beispiel ein Voice-over-IP-Telefon, das eine Linux-Version benutzt, auf die müsste ich dann ja zugreifen können, wenn jetzt Linux unter der Version 3 stünde, oder? Ne, das ist auch schon mal Version 2. Ja. Ist auch schon mal, okay. Wie dem auch sei. Also eigentlich müsste ich ja dann wirklich auch die wirklich reale Möglichkeit haben, es zu überprüfen. Und nicht eben teure Zusatzgeräte mir anschaffen müssen, um darauf zu kommen. Ja, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob es dazu genau eine Regelung gibt, die sagt, es muss so und so einfach sein oder es darf nur so und so teuer sein, sich ein Zusatzgerät zu beschaffen. Aber wäre es nicht eine zwangsläufige Logik dahinter, zu sagen, es muss ja also aber ich glaube, eine Schnittstelle geben? Praktisch ist es aber, glaube ich, nicht so das Problem, weil es in der Regel schon diese Schnittstellen gibt. Die Hersteller müssen, wollen ja die Software auch so einfach, ihre Produkte auch so einfach wie möglich für sich selbst machen und auch selber das Software. Ich glaube, sie nutzen eine proprietäre Schnittstelle dann auch zum Beispiel. Weil ja. Ich komme ja an meine Handys jetzt nicht unbedingt, die haben jetzt zum Beispiel nicht, zumindest die Eltern haben jetzt irgendwelche Kabel und so weiter. Oder sind so geschützt, dass ich nur mit einer bestimmten Service-Zusatzgerät überhaupt da rankommen kann. Aber das sind ja meistens dann noch Geräte, die nicht unter, also Software, ja, die nicht unter GPL steht. Genau. Aber ich sage, es ist ja nicht unbedingt jetzt, also müsste man es nicht festlegen, dass es quasi im Gleichschritt passiert. Und nicht zu sagen, das ist eine freiwillige Möglichkeit, sondern die müssen das quasi machen. Wo die das zu gewährleisten. Und nicht darauf zu setzen, dass sie sowieso schon tun werden. Das funktioniert ja in der Regel nicht bei Firmen, dass irgendwas freiwillig. Ja, das ist eine interessante Idee, muss man natürlich dann nur gucken, wie man das im Detail formulieren könnte, dass man das dann auch so dazu verpflichtet. Also frage jetzt nach, weil ich glaube, unsere Idee ist ja, quasi eine politische Forderung zu entwickeln auch, wo es bei uns ja sicherlich darum geht, was vor allem mit Software-Dienstleistungen, die aus der öffentlichen Hand oder eben von gesellschaftlich sind, angeboten werden, welche Standards dafür eigentlich gelten sollten, wo ja wir quasi im Open Consens, denke ich, haben zu sagen, die müssen offen sein. Also eine Software, die der Staat irgendwie kauft und oder bezahlt, müsste eigentlich öffentlich sein, oder gängig zumindest, also ist eigentlich selbstverständlich, genauso wie eigentlich alle Sachen, die mit öffentlichen Geldern produziert werden, was Content angeht, der eben digital wieder zu vervielfältigen ist, auch öffentlich. Also ich finde, in den USA üblich ist, dass zum Beispiel NASA-Bilder sind gemeingut. Also dass man eben dann auch so eine technische Schnittstelle quasi vorsehen denkt. Und ich hatte noch eine andere Frage, es geht vielleicht in die Richtung, du hast zum Schluss so gesagt, dass wir auch frei eben diese freien Software-Lizenzen eben auch militärische Nutzung einräumen zum Beispiel. Und am Ende hast du gesagt, freie Software dient dazu, Missbrauch auszuschließen. Wobei dann ja die Frage, was ist Missbrauch? Das kann man zum Beispiel aus einer pazifistischen oder einer Sicht von Krieg abgelehnt sagen, die Nutzung von freier Software für militärische Zwecke, um irgendwelche Drohnen oder sonst was zu steuern, ist für mich Missbrauch. Aber ich denke jetzt mal, so eine Lizenz wie die GPL ist ja recht technokratisch oder technisch orientiert, die ist ja jetzt nicht erst, die hat zwar so einen moralischen Anspruch, es ist für die Gesellschaft gut, wenn die Sachen frei sind, aber es ist ja ein sehr allgemeiner Anspruch, aber jetzt eben so in speziellen Themen wie zum Beispiel Krieg, wo es ja in den USA bestimmt auch viele Leute, die freie Software geil finden und Krieg auch geil finden, könnte man sowas in so einer Lizenz überhaupt ausschließen, zu sagen, militärische Nutzung ist nicht? Ich würde gerne jetzt erstmal die Fragen sammeln, so damit wir so weiterkommen. Erstens ist trotzdem schon. Und dass wir insgesamt versuchen, uns ein bisschen knapper zu halten, weil wir würden so in 10 Minuten spätestens mit dem nächsten Vortrag anfangen wollen. Wir haben danach auch nochmal gemeinschaftlich Zeit und gesagt, so ist das. Na gut, zum Thema jetzt vielleicht auch zum Thema Militär. Also da ist halt der Punkt, das Problem ist zum Beispiel, warum freie Software explizit sagt, eines darf solche Regelungen, die bestimmte Benutzung diskriminieren oder halt nicht geben. Ich denke einfach daran, dass es sonst praktisch unhandhabbar wird, weil dann ja, jeder sich seine eigenen Verbote ausdenken. Wenn es ein Copyleft gibt, dann muss die andere Software diese selben Verbote befolgen, dann passt alles nicht mehr zusammen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist halt, dass gesagt wird, naja, zum Beispiel, die Sachen ändern sich ja auch mit der Zeit. Also in den 80ern hätten dann vielleicht irgendwie alle möglichen Leute ihre Lizenzbedingungen reingeschrieben. Ja, es wird eine amerikanische Regierung gab, aber die Software nicht nutzen, weil da ist ja Apartheid, das finden wir nicht gut. Und heute ist auch keine Apartheid da. Das Verbot wird aber trotzdem noch gelten. Das heißt, man handelt sich da auch irgendwelche Klauseln ein, die man da nicht mehr los wird, obwohl sie gar nicht mehr passen. Also das ist einfach dieses Problem. Ich schleppe hier die Klauseln mit sich rum, das macht es unhandelbar. Deswegen wollen wir solche Klauseln nicht. Und letztlich denke ich, also das Militär und das Dritte ist halt, dass die Nutzung der Software ähnlich durch die Lizenz getroffen wird. Also jeder kann die Software nutzen, auch das Militär. Ganz egal, was in der Lizenz steht, das kann man gar nicht verhindern. Ja. Allgemein, weil die Lizenzen regeln nur die Weitergabe und die Anpassung der Software. Also, dass das Militär die Software nutzt, das könnte man gar nicht verhindern. Da muss man halt die, sozusagen, das kann man der Lizenz nicht, sondern braucht man halt gesellschaftliche Gesetze und Ähnliches gegen Militarisierung. Das kann man Lizenzen nicht tun. Das sollte ich. Ja, genau, darüber hinaus bleibt es ja jedem, der halt Software schreibt, auch noch frei, diese Lizenz halt zusätzlich noch drauf zu machen. Und nee, oder sie muss halt auch die Konsequenzen tragen. Ja, nicht zusätzlich zur GPL, aber halt, also die Lizenz im Grunde frei zu wählen. Man kann halt sagen, ich wähle eine Lizenz, die hat sämtliche Beschränkungen und Freiheiten, ich darf die dann natürlich nicht so nennen, plus, ich will das ausschließen, ich kenne Leute, die das machen, so, müssen sich dann aber halt auch nicht wundern, dass viele Leute sagen, boah, das ist jetzt deine eigene Lizenz, da kann ich mich jetzt leider nicht weiter mit auseinandersetzen. Damit sowas pragmatisch funktioniert, muss man eine Balance aus, muss man sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner, ähnlich ist es möglicherweise auch, mit diesen Anforderungen an die Zugänglichkeit, also eine positive Forderung, das muss zugänglich sein, ist vielleicht für so eine Lizenz auch schon zu viel und eigentlich ist es pragmatisch einfacher zu sagen, wir schließen aus, dass du vorsätzlich Maßnahmen einbaust, die Zugänglichkeit verhindern. weil es viel einfacher zu definieren ist. Und ich glaube, in die Richtung lässt sich das dann auch eher umsetzen. Weil wer will definieren, was quasi ausreichend zugänglich ist. Ja? Und wenn aber jemand sagt, so eine Sache wie eine Signatur oder zu sagen, da sind eigentlich an dem Chip zwei Pins dran, die sind aber jetzt irgendwie abgeknipst oder zugelötet oder sonst was, kann man sagen, das hast du ganz offensichtlich, das hat nur euer einziger Grund, nämlich den Zugang zur Software zu verhindern. Und das ist nicht lizenzkompatibel. Ich glaube, in die Richtung muss man da eher denken. Regine? Ich wollte vorhin nochmal dieses Thema aufwerfen. Warum beteiligen sich große Firmen an der Erstellung von so Open Source Projekten oder für Open Source überhaupt? Spannend wird, dass in der Liste ja Microsoft nicht drin stand. Ne? Das war jetzt auch der Linux-Kern. Das macht ja gar nichts. Ne? Die rücken irgendwann rein. Die rücken irgendwann rein, ganz sicher. Ne? Also es geht ja schon an der Stelle aus meiner Sicht darum, Marktmacht nochmal zu verteilen im Moment und Marktmacht zu errichten. Und es läuft aus meiner Sicht darüber, dass man im Prinzip versucht, einen Standard einzuführen. Und Standard kann man per Gesetz definieren. Aber da dieser Bereich überhaupt nicht gesetzlich geregelt ist im Moment, passiert es wie immer, dass ein Standard sich einrichtet durch die Menge der Nutzer von einer bestimmten Technologie oder von bestimmten Verfahren oder sowas. Und momentan sind zumindest bei Betriebssystemen und bei vielen Anwendungsprogrammen ist halt Microsoft ein sehr großer Anbieter, der weltweit verbreitet ist. Und gibt im Moment schon die Gefahr, dass sich der Standard, den Microsoft setzt, sozusagen mit den Formaten, die verwendet werden, zum Beispiel für Textverarbeitung und so weiter, dass die sich durchsetzen. Ne? Und wenn das passiert ist, dann müssen alle im Prinzip anderen Programme irgendwie Microsoft-kompatibel sein, müssen irgendwie den Standard sozusagen mit implementieren, damit sie eben lesbar sind auf Microsoft. Und andersrum gibt es halt eine Menge Interessen von eine Menge Firmen, die eben Software anbieten, die Ähnliches machen wie Microsoft Software, dann gegen Standard sozusagen zu ermöglichen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr möglich, dass man noch ganz viele verschiedene hat. Ja? Und das sehe ich halt als einen Grund dafür, dass eben große Firmen, die ihre Marktmacht nicht verlieren wollen, auch Open Source ganz stark unterstützen, damit wenigstens ein anderer Standard nochmal da ist, mit dem man dann zum Beispiel solche Aktionen machen kann wie Software as Service, wo ja eben diese ganzen Open Source Voraussetzungen oder Anforderungen wieder konterkariert werden können. Ja, bei der Verteilung der Software, weil eben nicht die Software, sondern nur die Nutzung verteilt wird. Warum braucht man denn viele Standards? Also man braucht nicht, Standards, man braucht überhaupt einen Standard. Genau. Das ist das Wichtige. Ja. Und wenn wie muss der beschaffen sein? Der Standard, das Wichtige bei dem Standard ist, dass ihn alle verstehen. Im Moment ist es so, zum Beispiel gibt es ja diese Standardisierungsbemühungen, die dadurch hervorgekommen sind, dass man OpenOffice gebaut hat. Und nur dadurch war es überhaupt notwendig, sich mit Microsoft darüber auseinanderzusetzen, in welchem Format tauschen wir denn demnächst mal Texte aus. Mhm. Ja. Damit man im Office eben auch ein Doc-Format einlesen kann. Das Problem ist ganz praktisch, wenn ich 500 Leute, 1000 Leute in einer Firma miteinander kommunizieren lasse und die verwenden verschiedene Textformate, dann geht das nicht. Ja? Wenn ich ein Doc geschickt kriege von Microsoft Word, von Version irgendwie 2007 und der andere hat nur 2000, steht ja auf dem Schreibtisch, ich kann das nicht lesen. Ja? Und das sind so ganz, das sind Auswirkungen eines nicht vorhandenen Standards. Und wenn ich also so einen Standard definieren will, dann muss der im Prinzip sicherstellen, sinnvollerweise, dass die meisten Leute das dann auch unabhängig, sinnvollerweise vom Hersteller lesen können. Und das ist gar nicht nach gut. Da geht es momentan wirklich drum, diese großen Konferenzen, wo es wirklich darum geht, diesen Standard festzulegen. Das ist ein Tauziehen zwischen zum Beispiel Firmen wie Microsoft und Vertretern, die halt so OpenOffice mit unterstützen. Und deswegen hängen da große Firmen mit drin, wie IBM oder sowas. Ja, ich finde die Standardsdiskussion wichtig, aber ich glaube, also dafür haben wir jetzt gerade zumindest nicht Zeit, weil wir jetzt auch gleich einen anderen. Ja, ich wollte das Thema nur mal reinschubsen. Ne? Ist okay, ich habe jetzt noch auf der Redeliste 1, 2, 3 Personen. Ich hatte mich auch noch drauf geschrieben, ich würde sonst runtergehen. Thorsten sollte vielleicht noch abschließend irgendwie zwei Sätze sagen. Ich würde deswegen bitten, die Leute sich sehr knapp zu halten. Einsatz dazu sagen. Dann Einsatz. Und zwar bei Standards geht es mir auch darum, dass die Standards letztendlich auch offen sind. Ja. Aber es nützt mir gar nichts, wenn Microsoft einen Standard hat, den ich aber überhaupt nicht anwenden kann, weil ich nicht weiß, ob wir öffnen. Oder wenn Adobe entsteht. Genau, dann. Genau, du hattest dich gemeldet. Ja, angesichts der Zeit ziehe ich das, glaube ich, jetzt zurück. Ich wollte nochmal Advocatus Diaboli für BSD-Lizenzen sprechen. Nicht, weil ich davon letztlich überzeugt bin, aber weil das Spannungsfeld irgendwie war. Vielleicht dann nachher in der Diskussion. Okay, ja. Dann wir gleich ein bisschen müssen. Ich würde nur sagen, das klang jetzt ein bisschen heraus, als ob der Ansatz von Free Software vom offenen Standard so als Gegenpol von Microsoft dienen kann oder auch vielleicht sogar dienen sollte. Aber ich persönlich sehe es so, dass freie Software also sogar so frei ist, dass das, was Microsoft macht, erstmal prinzipiell egal. Also freie Software an sich ist jetzt nicht die Alternative zu Microsoft, sondern es ist einfach nur Software, die man benutzt, weil sie frei ist, weil man sich an die Qualitätsstandard der Standards zum Beispiel hält, die sich die Software selbst setzt, etc. Was dann irgendwelche Firmen, die das vielleicht schlecht finden, nebenbei machen, das kann dann lediglich aus technischer Sicht so ein Seitenprojekt sein. Das größte Problem ist ja nur, dass Microsoft-Produkte so von so vielen Leuten benutzt werden. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass zum Beispiel öffentliche Einrichtungen prinzipiell nur noch sowohl auf freie Software als auch auf freie Formate setzen sollen. Die EU ist schon dabei, irgendwelche Richtlinien in diese Richtung umzusetzen. Und ich denke, es sollte kein Problem sein, dass sämtliche Bundesbehörden oder auch Landesämter das Gleiche machen, dass sie halt nur noch freie Software verwenden, freie Betriebssysteme und freie Formate. Also ich glaube, zu den offenen Standards kommen wir einfach gleich nochmal in der Diskussion, auch wenn wir über das Positionsprofil schreiben oder diesen Antrag, den wir schon mal vom Parteitag hatten, da wurde es ja auch angesprochen, wurde es da. Ja, auf jeden Fall, ich denke, da kommen wir einfach gleich nochmal drauf. Und würde dir jetzt noch kurz geben, was abschließend zu sagen, wenn du noch was dazu sagen möchtest. ich weiß nicht, inwiefern noch offene Fragen so jetzt im Raum stehen. Es ist ja noch viele Sachen diskutiert worden, die wir sicherlich auch nicht abschließend klären können. Vielleicht noch ganz kurz zu dem, was Microsoft macht, ist letztendlich egal. Microsoft versucht schon stark, freie Software zu schaden. Und versucht schon, freie Software so schlechte Wettbewerbsbedingungen wie möglich einzuräumen. Also da kann auch politisch viel gemacht werden und da ist ja die EU auch dabei, da ein bisschen was zu tun. Und die Free Software Foundation engagiert sich auch auf die EU-Ebene dafür, dass Microsoft da ein bisschen Einhalt geboten wird. Da gab es auch schon Erfolge und deswegen plädiere ich dafür, dass jetzt nicht Microsoft als einen großen Gegner zu sehen und gegen den müssen wir alle kämpfen, aber ich plädiere auch dafür, nicht vernachlässigen, dass es große Firmen gibt, die mit ihren Privatinteressen, Nutzerinteressen mit Füßen treten und dass man da auch wirklich was machen kann, finde ich auch wichtig. Machen wir aber trotzdem eine kurze Pause, ne? Bevor wir weitergehen.